Worte mein Degen und manchen Helm hab ich durchaus. Ich geh voran ins Handgemenge, den Mutigen gehört das Glück. Hinauf den Berg, hinab die Hänge und niemals gab es ein Zurück. Denk ich des Tags, da ich erinnere, es ging das fahle Böse durch Nacht. Als ich ins Lager reingedrungen, wo ich mein eisern Kreuz erfor. Du bist noch so jung, ja und ich bereits alt. Doch gemeinsam trotzen wir der feindlichen Gewalt. Das wollen wir tapfer bekunden, wir fürchten weder Tod noch Wunde. Wir leuchten im Auge zum Kampf gelost, wir sind uns um die Treue zur Heimat bewusst. Bewusst.